Spaß. Es gibt Begeisterung, das um einzusteigen. Wir haben auch heute wieder viel vor. Ich bin ja nur so ein Teil der vielen Folien mit. Wenn ich mir so den Umfang anschaue, dann sind wir uns auch anhalten, das gesamte öffentliche Recht noch rechtzeitig vor der Klausur durchzudrehen. Klausur ist ein guter Tipp. Das haben wir jetzt schon einige Veranstaltungen zum öffentlichen Recht gehört und ich denke, die ja noch ein bisschen Lust bekommen haben. Nee. Auf öffentliches Recht. Insbesondere auf Unrechtsverfahren nach Klausur zu nehmen. Ich habe heute mal einen Hit gemacht aus einem vergangenen Semester. Haben die sich nicht bei dem auf der Homepage runterladen oder war das BGB? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war ein öffentliches Recht. Ich habe ja auch ein paar runtergeladen. Ich habe ein Buch darüber. Sie werden sich dann so einbeinigen und sie werden sich ungefähr auch auswendig, gasgeldig bekommen. Am Anfang stehen nochmal die Hilfsmittel drauf, die Hilfsmittelbekanntmachung. Sie werden, und das alle sich mit Gesetzen eingedeckt haben. Hier können Sie lesen, Ende Fassung, auch ein bisschen anders. Sieht auch ein bisschen anders aus. Das kombiniert in Folien die gelbe Sammlung. Das haben wir ausgerechnet, auch gedacht, ich habe die gelbe Sammlung mit. Jetzt gucke ich mal drauf, richtige Steuerrechtlinien. Passen Sie auf, dass Sie für die Klausur die richtige Gesetzessammlung greifen. Ohne die richtige Gesetzessammlung, wenn Ihnen das so geht wie mir, können Sie die Klausur möglicherweise nicht nehmen. Deswegen ist also mein Tipp, da muss ich den Fach geben. Sie haben den BGB möglicherweise auch noch eine Sammlung. Die ist okay. Früher auf dem Steuerrecht, das war früher auf BGB. Kaufen Sie das bei mir nicht Geld. Es ist allerdings keine Pflicht, Sie können diese Sammlung nehmen, die Sie finden, da ist alles drin. Sie können theoretisch aber auch mit allen anderen Gesetzessammlungen arbeiten. Also es gibt nochmals Verlagergesetzessammlungen, die ganz gut sind, aber eben nicht alles in Teilen, was ich dann manchmal brauche. Gestern Morgen nach zum Ärzte da für den Podium. Weiß ich noch nicht. Warst du im letzten Dienst? Nein. Natürlich nicht. Das sieht Philipp so aus. Sonst hätte er ja schon gewusst, was ein T-Konto ist. Ich habe mir extra jetzt ein paar T-Konto-Blätter ausgedruckt. Ja? Ja, ja. 8 Stück. Boah. Voll wahr. Was da auch an die Gesetze angeschrieben werden. Auch da kommen nur wieder Fragen, auch das möchte ich gar nicht beantworten. Sie haben hier vorne auf den gelben Ausgaben Abkürzungen von Gesetzen stehen. Nur okay, diese Abkürzungen. Nein, wenn ich mit Hinweisen oder Fähnchen oder Flex zum Nachfinden von Gesetzen schreibe. Also nur diese Gesetzes. Texte dranschreiben, damit Sie sozusagen das Gesamtgesetz finden. Hier steht zum Beispiel Dünschke bei Ihnen drauf oder Lücke für Grundgesetz. Und dann können Sie eben dieses richtige Gesetz für sich mit dem Zettel markieren und Sie kann eben schneller finden. Sie werden nicht jede Vorschrift, die in dieser gelben Sammlung abgedruckt ist, wirklich brauchen. Nicht jedes Gesetz. Aber die wichtigsten, VWGU, VWKFG, Grundgesetz, AEUV, Dünschke, das sind so die ganz wichtigen Vorschriften, die Sie vielleicht auch schon markiert haben können. Dann finden Sie die Vorschriften sehr schnell. Sie dürfen an den Rand markieren Verweisungen. Das heißt aber nicht ganze Sätze und Texte, sondern Paragraphenzeichen und eine andere Paragraphenebene. Sie dürfen viele Verweise oder Ähnliches machen, aber nicht mehr. Also kann ich ja, ich würde gerade fragen. Wo ganze Texte, ganze Definitionen oder Ähnliches in Ihrem Fall zu finden sind, sondern Sie dürfen irgendwelche Zahlen und entsprechend vielleicht auch ein Gesetzesabkürzung anschreiben. Zum Beispiel, wenn Sie am Paragraph 22 Absatz 2 VWGU Sie zitieren von den Blitzschützen Vorschrift, Paragraph 5 zum Beispiel, Wünschstuhl, Paragraph 5 Absatz 1. Dann wissen Sie, aha, dort gibt es eine Blitzschützen Vorschrift, die man vielleicht mal braucht. Sowas ist mit Kommentierungen gemeint. Ansonsten gilt ein Kommentierungsverbot. Nichts darf angeschrieben werden, außer diesen Weisen. Wenn wir weiterschauen, dann werden Sie nochmal belehrt. Keiner von den Klausurteilnehmern kann später sagen, er hätte es nicht gewusst. Sie bekommen also Eingangstext, auch nochmal so eine Belehrung gleich mitgeliefert, dass Ihnen deutlich machen soll, aha, keine anderen unerlaubten Hilfsmittel, das kommt immer mal vor, dann wird Ihnen das Gesetz weggenommen, Sie können nicht weiterarbeiten und dann entschieden, ob Ihre Klausur als nicht bestanden bewertet werden muss. Und das ist meistens der Fall. Also die Fälle, in denen Arbeitstexte eingesammelt wurden, waren meistens so, dass dann auch der betreffende Klausurteilnehmer nicht bestanden hat. Und das ist einfach nur seine wahrscheinlich vorhandenen Wissensbestandteile dadurch zu vergeuden, dass man einen Täuschungsversuch bewertet bekommt. Und hätten Sie nur was hingeschrieben, ohne diese ganzen Dinge und allein schon so reinschreiben in das Gesetz, dann kommt was zu viel, dass man wahrscheinlich die Klausur bestanden hat. Also wird man mit 5 kann sich ausgleichen, ist dann im gesamten Bereich Recht durchgefallen und Sie schreiben dann also beim nächsten Mal nicht nur öffentliches Recht neu, sondern auch noch BGB neu. Und BGB ist meistens da von Pfeffer. Nach meinen Erfahrungen ist das Problem, dass Sie dann eben irgendwann, wenn Sie das nicht bestehen, auch exmatrikuliert werden. Ja, Sie haben insgesamt 60 Minuten Zeit in der Klausur und Sie werden keine eigenen Pfeffer brauchen. Es ist so, dass die Fragen immer so eingeordnet sind, dass Sie darunter gleich entsprechende Antwort schreiben. 60 Minuten für die Seiten, 15 Seiten, die 19 Seiten. Ich habe den Gesetzestext vergessen. Das ist verhältnismäßig viel. Und da ist immer so einwendig, dass Sie schon eine Wissensbestandteile haben müssen. Und manche Dinge herleiten können, aber es soll natürlich auch ein bisschen präsentes Wissen abgefragt werden. Das heißt, Sie sind durchaus auswendig gelernt, wissen aber Wissen, das einfach verinnerlicht wurde. Bei Notenbewertung, achso, was ich noch vergessen habe, das steht ja auf diesem Abgabentext noch nicht nach, aufgrund der zunehmenden Zahl ausländischer Studierender. Es ist zugelassen, ein Wörterbuch Deutsch, Fremdsprache, Fremdsprache Deutsch, aber dann vollständig unkommentiert mitzubringen. Also die ausländischen Studierenden haben das Problem, dass manchmal sich nicht auszudrücken vermögen, sondern sie das brauchen und suchen. Gerne, das ist auch zugelassen. Ferner können Sie eine Taschenrechner mitbringen, aber jetzt nicht programmierbar. In manchen Jahren müssen Sie auch mal was rechnen im öffentlichen Recht, weil es um die Zulassung von Anlagen geht. Ich versuche das zu vermeiden, damit Sie ausreichend Zeit haben, aber wer eben dann etwa was Rechner im Kopf hat, der kann eben Taschenrechner mitbringen. In der Aufregung kann ich das gut verstehen. Dann fügt man sie auch ein, dann hat man es sicher. Also das ist meine Empfehlung. Sie sehen hier bei der Benotung und beim Notenskala, es ist also so, wir müssen insgesamt zum Bestehen die Hälfte der 50 Punkte, also 25 Punkte erreichen. Das ist beispielsweise viel. Sie können nicht sagen, ich habe zum 10% hingeschrieben, da wäre ich schon bestanden haben. Nein, Sie müssen einen etwas höheren Teil bringen. Sie müssen einen 50% aus der Vorlesung mitgenommen haben, um überhaupt erstmal zu bestehen. Alles andere differenziert sich dann in den verbleibenden 25 Punkten. Da ist die Besonderheit, Ihre Prüfungsordnung schreibt Ihnen vor, dass durchschnittlich eben noch verhältnismäßig viel ist. Dementsprechend ist auch der Anteil, der bei den durchschnittlichen Leistungen liegt, befriedigend, natürlich ein höheres Punktevolumen als bei sehr guten und guten Leistungen. Wer eine sehr gute Leistung erringen will, das kommt gelegentlich vor. Der muss eben schon auch wirklich eine sehr gute Leistung bringen, das sind wirklich Sahnehäubchen. Die müssen einfach schauen, die Prüfungsordnung hat zwar nicht ich, sondern hat die Fakultät reingeschrieben. Allein schon gut ist eine erheblich über den durchschnittlichen Leistungen liegende Leistung. Das heißt, wer erheblich über den Durchschnitt liegen will, kriegt erst die 2. Wenn Sie sich also als durchschnittlichen Studenten mit durchschnittlichen Aufwand halten, dann können Sie eben auch nicht mehr erwarten als befriedigend. Und wenn Sie eine 2 wollen, dann müssen Sie erheblich über den Durchschnitt liegen. Und wenn Sie hervorragend sein wollen, müssen Sie natürlich auch extrem über dem Durchschnitt, das ist deutlich ab. Also deswegen keine falschen Vorstellungen machen bei der Bewertung. Fangen wir mal an. Ein Klausursachverhalt könnte zum Beispiel sein, im Jahr 2009 hatte der vormalige Abwasserzweckverband Trinkwasserschutz GmbH und der vormalige Zweckverband Kläranlage K einen Vereinigungsvertrag nach dem sächsischen Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit geschlossen. Inhalt des Vertrages ist die Vereinigung bayerischer Rechte des Körperschaften zu einem neuen Zweckverband. Oberes Elmtal und so weiter. Die Mitgliedsgemeinden der beiden vormaligen Zweckverbände sind die Richtung der Kläranlage des neuen Zweckverbands. Die Strategie bisher Mitgliedsgemeinden und Zweckverband war, möchte nicht mehr mitmachen. Sie möchte künftig die Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung in ihrem Stadtgebiet selbst wahrnehmen. Sie hat daher einen Austritt erklärt zu der Strategie und dem Zweckverband mit anderen Mitgliedsgemeinden und brennt ein Streit darüber, ob die Stadtidee einfach austreten darf und welche Anlagen des bisherigen Zweckverbands in der Zuge sind. Diese Streit wird die Stadt B nur richtig austragen. Werden Sie feststellen, es geht also, wenn Sie so eine Aufgabe präsentiert bekommen, so eine werden Sie präsentiert bekommen, erstmal darum, überhaupt zu kapieren, was will der von mir. Sie müssen einen Sachverhalt, einen juristischen Sachverhalt oder einen, der ein juristisches Problem enthält, erstmal auf die Probleme zu strukturieren und auseinanderzunehmen lernen. Es geht um Sezieren. Und dann müssen Sie natürlich mit Ihrer Vorkenntnis auch sofort erkennen, warum könnte es sich ungefähr handeln. Das müssen Sie aber in Ihrem Gehirn, wenn Sie so ein Sachverhalt bekommen, sofort abspulen. Aha, die Probleme könnten hier drin sein. Wichtig ist, Auslegung beginnt vor allen Dingen mit der Auslegung der Prüfungsfragen. Jetzt kommt's. Der Bürgermeister der Stadt D vermutet, dass für die Streitigkeit die Verwaltungsgerichte zuständig sind. Prüfen und erörtern Sie, ob der Rechtsweg für die Verwaltungsgerichte eröffnet ist. Gehen dabei auch auf die Kriterien für die Abgrenzung der Rechtswege an. Da haben Sie schon gelernt, Sie stehen eine Lösung drunter. Sie bekommen natürlich ohne Lösung. Müssen Sie schauen, aha, ich soll nicht den gesamten Sachverhalt wiederholen, irgendwas daraus machen, sondern die Einleitung sind da, so den Rechtsweg herauszufinden. Und die gesamten Sachverhaltsinformationen sind Anhaltspunkte dafür, dass Sie das gelernte Wissen, die gelernten Theorien aus, also anwenden können, nicht auswendig, sondern anwenden können. Und dann geht es los, wir hatten es ja schon mehrfach gehört, über die Antworten, ob der Verwaltungsgericht Rechtsweg eröffnet ist, oder ob die Verwaltungsgerichte zuständig sind, richtet sich nach § 40. Absatz 1 VGBO, danach muss eine öffentlich-rechtliche Streitigkeit nicht verfassungsrechtlicher Art sein. Es kommt also darauf an, ob der Streit zwischen Stadt D und den Mitgliedsgemeinden bzw. dem Zweckverband öffentliches Recht ist. Das bestimmt sich nach Abgrenzungsregeln. Und schon sind Sie plötzlich in dem Problem drin. Du bist doch wieder schon Katastrophe. Und Sie werden jetzt die Anwalt und die Rechtsabteilung mitteilen. Dann sind Sie plötzlich drin und sagen: Ja, hier sind mehrere Theorien entwickelt worden. Die Subjekttheorie stellt zum Beispiel darauf, ob hier öffentlich-rechtliche Rechtsträger beteiligt sind. Das sind nur öffentlich-rechtliche Rechtsträger. Denn die Stadt G ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Mitgliedsgemeinden sind Körperschaften des öffentlichen Rechts. Haben alles schon gelernt? Haben Sie sich schon gelernt? Also nach der Subjekttheorie wäre es öffentliches Recht. Das reicht aber nicht, es geht ja hier offensichtlich um Verträge. Es sind mal Verträge geschlossen worden. Die sind mal beigetreten. Kommt man da irgendwie so wieder raus? Würde man auch die Subordinationstheorie abstellen? Mal gucken, ob die vielleicht was bringt. Subordinationstheorie stellt darauf ab, ob die beteiligten Rechtsträger den einen für das öffentliche Recht und für die Hoheitsverwaltung typischen Über- und Unordnungsfreiheit bestehen. Hier müssen wir feststellen, sind Gemeinden beteiligt, nicht Gemeinden und Bürger über und Ordnungsfreiheit, sondern Staat und Bürger, sondern Gemeinden auf Augenhöhe. Die sind nicht übergeordnet. Das sind mehrere Gemeinden, die bisher was gemeinsam gemacht haben, nämlich Abwasser. Gereinigt. Und zwar ihr Abwasser, das kommunale Abwasser. Das haben die dieses Jahr gemeinsam gemacht. Und die streiten sich um. Gegen die Scheiße. Nehmen Sie her, wer muss die wirklich weitergetragen? Darum streiten Sie sich. Das machen ja auch die eine Stadt und die andere Gemeinde. Sind beide Gemeinden, die sind nicht in einem Über- und Unterschutzverhältnis. Wir haben bisher auf Augenhöhe. Also in Subordinationstheorie, das heißt nicht bei dir, auf gleicher Ebene beteiligte Verwaltungsträger in Streit wieder sind. Das stimmt. Wir würden also weiter schauen. Interessentheorie, dessen Interesse ist ja die ganze Sache. Wir könnten sagen, das Interesse, es gibt ein neues Interesse natürlich, das gab es natürlich, dass wir mit den Aufgaben wahrgenommen werden. Das würde aber hier reichen, dass man sagt, ja, das Interesse ist zumindest erstmal geht es um öffentliche Angelegenheiten, öffentliche Abmachungszeitung, da stehen öffentliche Interessen zum Beispiel. Wenn Sie genau aufrufen, können Sie natürlich auch schauen und sagen, ja, wir gehen eigentlich um den Zugang zu den öffentlichen Interessen. Die öffentlichen Interessen schauen sich das Problem, sondern unter anderem ja da, worüber werde ich das Querladengrundstück jetzt? Wird es dem oder wird es dem? Also könnte es auch ein privates Interesse sein, dass ich beim Rechtsträger wem kommunales oder fiskalisches Eigentum zuordne. Das heißt, Interessentheorie ist deutlich im Hinblick, spricht hier sehr viel öffentliches Recht, gibt auch noch gegen Argumente, die das vermeiden. Deswegen kommt die im Ergebnis dann in das Kommunizierte optimal. Wonach würde dieser Rechtsstreit entschieden werden? Es ist gerade eine Norm, eine öffentliche Norm, die den öffentlichen Verwaltungsträger in seiner Eigenschaft als öffentlichen Verwaltungsträger anspricht. Und da haben wir ja gesagt, wir haben schon sechs Konzepte gegeben. Genau, das müssen Sie auch nicht wissen, das haben Sie auch nicht in der Gesetzesammlung, deswegen wird die Sachverhalte mitgeteilt. Es geht um ein Gesetz, was die Rechtsverhältnisse von kommunalen Zusammenarbeitsformen regelt. Das ist ein Gesetz, was gerade öffentliche Verwaltungsträger in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsträger einschlägt zum Zuordnungsprojekten. Übrigens, wenn das hast du 40 Cent klein? Ja, 60 Cent meine ich. Ja. Wir geben. Ich kann da noch ein bisschen Platz. Wir haben ein bisschen aufwendigeres Antworten zum Einstieg. Danach können beispielsweise eine Frage kommen. Die wird sich mal Verständnis fragen, was Sie in der Auslegung kapiert haben. Um den Aussagegehalt eines Rechtstextes, insbesondere bei einer Rechtsnorm zu erschließen, bedarf es der Auslegung. Erläutern Sie, was von der historischen Auslegung zu verstehen ist. Da will ich einfach mal wissen, ob Sie die Auslegungsmethoden können und kennen. Und da frage ich natürlich nicht alle irgendwo ab, sondern ich werde mir alle raussuchen. Und wenn Sie natürlich eine wissen, sind Sie auch die anderen. Dementsprechend werden Sie antworten, ja, die historische Auslegung ist die. Das Feststellen des Gehalts einer Norm oder des Aussagegehalts einer Norm anhand seiner historischen Entstehung, seines historischen Zusammenhangs und ja, es wäre nur ein bisschen reichen, wenn Sie noch darlegen, dass es einen Unterfall gibt, eine historisch-genetische Art auszulegen, die also darauf abhängt, was der Normgeber sich selbst gedacht hat, wäre das also in Ordnung. Das ist im Grunde nichts anderes als das, was auf den Folien steht. Sie brauchen auch nicht mitschreiben und fotografieren oder irgendwas. Es steht genau auf den Folien drauf. Das ist die Antwort, so wie Sie bei der Definition der Auslegungsmethode. Sie kriegen einen Punkt von 50. Also Sie wissen, das sollten Sie jetzt nicht eine halbe Stunde sich aufhalten. Sie haben nur 60 Minuten Zeit. Sie haben nur 60 Minuten Zeit, um 50 Punkte zu arbeiten. Dann wissen Sie, dass Sie. Vielen Dank, dass Sie mir das sagen. Ich muss gleich mal noch mal bitte irgendwie lesen, ob das aktuell ist. Da war ich jetzt noch auf meine Lied gelesen. Vielleicht kommt verfassungskonforme Auslegung dran. Ich frage aber eben manchmal auch nach dem richtigen konformen Auslegung. Dann wissen Sie, das ist was aus dem Europarecht. Es geht darum, dass das Gesetz, das ein Umsetzungsakt einer europarechtlichen Richtlinie ist, so auszulegen ist, dass die europarechtliche Richtlinie, hinter dem Gesetz steht, am bestmöglichen umgesetzt wird. Das ist also die Auslegungsvariante, bei mehreren Auslegungsvarianten zu wählen, die dem Europarecht am stärksten zur Geltung verhilft, die stärkste Durchschlagskraft hat. Und wenn Sie das so schreiben, auch Stichpunkte sind zulässig, Sie müssen nicht mal ausführliche Sätze schreiben, dann haben Sie auch diesen Punkt. Das ist alles eins. Wir werden vielleicht noch nicht ganz beantworten können, aber wir werden mal sehen, in welche Richtung das geht. Hast du da nicht drauf? Am Rande von zwei Lausitz, in der Richtung von zwei Windkraftanlagen, durch Auch die Gemeinde müsste in so einem Verfahren, in so einem Rechtsbehelfsverfahren, klagebefugt bzw. widerspruchsbefugt sein. Also den Gemeinden geht dieser an dieses Erfordernis natürlich als Beherrschung. Und die Gemeinden, das werden wir noch sehen, sind aber Teil des Staates. Und das haben wir schon gesehen. Gemeinden sind Teil der wiederbezogenen Staatsgewalt. Sie sind ja eigentlich selbst der Staat. Und bei den Gemeinden gibt es aber eine Ausnahme, die Sie sich gleich lassen können. Der Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes gibt den Gemeinden ein eigenes Recht auf Selbstverwaltung. Und dieses Selbstverwaltungsrecht ist unheimlich viel drin. Unter anderem auch die Gestaltung des Gemeindegebiets, die Planungshoheit. Selbst zu entscheiden, wie das Gemeindegebiet räumlich, baulich genutzt wird. Klar, Verletzungen stattgefunden haben, ja klar. Gegebenenfalls die missionsrechtlichen Genehmigungen und Baugenehmigungen erteilen, die der Planungskompetenz zu widerstehen oder aber den Planungsabsichten zu widerstehen, kann eine Gemeinde sich dagegen wehren. Das sind Dinge, die Sie im Vorfeld schon mal gehört haben. Ich schaue mir mal an, ob Sie ein paar neue Vorschriften noch ein paar neue Fragen könnten. Rechtsnormen kann man nach einer Struktur- und Rechtsfolgeorientierung in deskriptive Normen, konditional gefasste Normen und final gefasste Normen unterscheiden. Ordnen Sie die folgenden Rechtsvorschriften in diesen Unterscheidungsgruppen zu. Dann müssen Sie in diesem Moment klären. Dann müssen Sie diese Ihnen unbekannte Vorschriften wählen, in dieser Gesetzessammlung suchen und dann herausfinden, was ist das? Jetzt haben wir jetzt nicht die Zeit, jetzt kommen wir nicht mehr ran. Wir werden das auch nochmal am Schluss der Veranstaltung dann üben. Sie müssen sich anschauen, was steht in dem Gesetz. Beschreiben die bloß was und da ist eine Rechtsfolge. Wenn es beschreiben ist, deskriptiv. Wenn es den Wenn-Dann-Schema gefasst ist, also eine Rechtsfolge hat, aber eben auch da, wenn die Voraussetzung vorliegt, die Bedingung vorliegt, dann sollte die Rechtsfolge eintreten. Nennen wir das konditional gefasste Normen. Und diese, wenn du das Ziel vorgegeben wird, final gefasst. Das kann man sich gleich runterladen. Gut. Ja, das Problem kann man auch gleich bringen. Wir hatten es schon mal bei der Auslegung. Erläutern Sie kurz in Stichworten, unter welchen Voraussetzungen auch die Geschäftsfolge als Grundsätze des Artikel 13 Grundgesetz geschützt werden. Werden wir noch sehen, wenn das Artikel 13 nochmal behandelt. Ich hatte dieses Beispiel auch schon mal gebracht, bei der Auslegung deutlich zu machen, was bedeutet denn Grundgesetz. Das ist so ein klassischer Fall, der im unternehmerischen Sektor immer erforderlich ist. Wir haben im Grundgesetz nur die Wohnung vor staatlichen Eingriffen geschützt. Durchsuchungen, Abhörmaßnahmen werden eben schon alle bestätigt. Deswegen ist es für den geschäftlichen Wirtschaftsbereich so entscheidend. Der Öffentlichkeit präsentiert werden, wo keine Webanstellung mitläuft, wo man also nicht transparent waren will und wenn eben auch die subjektive Beziehung nach außen getreten ist, durch Einfriedung der Tür, durch Schließzeiten bei den öffentlich zugänglichen, sonst öffentlich zugänglichen Räumen, erstarrt der Schutz, der Wohnungsschutz, der Schutz des Wohnungsgrundrechts dann, wenn diese Räume außerhalb der Geschäfts also die Besuchung hat überhaupt eine Regelung, kann während der Öffnungszeit stattfinden, dann ist es keine Wohnung. Sobald aber die Geschäftszeit zu Ende ist und die entsprechende Räumlichkeit nicht mehr dem öffentlichen Verkehr zusteht, dann wird es ein geschützter Raum. Und das ist natürlich entscheidend, wann die Maßnahmen durchgeführt werden. So viel heute erstmal zum kleinen Einstieg. Ich will Sie nicht verrückt machen, ich möchte Sie auch nicht irritieren, aber ich wollte Ihnen heute an dieser Stelle so mal nach einer gewissen Zeit dieser Veranstaltung ein kleines Gefühl geben, in welche Richtung das geht. Wir waren jetzt gerade auf Seite 7 von 19. Sie müssen also wissen, einige Fragen, gibt es wenig Punkte. Wir haben nur kurze Antworten gewünscht, aber es ist schön, wenn man kurze Antworten immer schnell geben kann. Nach diesem kleinen Einschub, Klausurvorbereitung, ich werde in der weiteren Vorlesung immer mal so kleine Einschübe machen, damit Sie sehen, wie wird jetzt Wissen in die Klausur umgekunst? Sie haben das ja schon gehört, Sie haben sich einiges angelesen. Aber wie kriegen Sie das angelesen, das erworbene Wissen jetzt in eine Klausurform? Werde ich nochmal aus der Originalklausur der letzten Jahre in die Beispiele bringen. In der modernen Veranstaltung waren wir im Staatsorganisationsrecht stehen geblieben, hatten uns Bundestag angeschaut, hatten uns auch das Bundesstaatsprinzip angeschaut. In diesem Bereich wird es eine Frage geben, die Sie jetzt nicht aussuchen, die ungefähr lauten wird. Nennen Sie Regelungsbeispiele zum Beispiel zum Bundesstaatsprinzip. Und dann können Sie auch den Bundesrat abstellen. Der Bundesrat ist im Artikel 50 des Grundgesetzes geregelt. Der hat selbst auch gesehen, ist ein Gesetzgebungsabkommen, in dem die Länder vertreten. Wieso? Sollen wir dann lernen? Bundesrat. Ich habe hier auf der Folie nahezu alles das, was man theoretisch wissen könnte zum Bundesrat, aufgeschrieben. Es genügt, wenn Sie die Folie in Ruhe mal anschauen, wenn Sie im Lehrbuch mal ganz kurz die wesentlichen Punkte des Bundesrats anschauen. Wichtig ist vielleicht für Sie zu wissen, das könnte auch für deutlich machen, entscheidend ist die Mitwirkung bei der Gesetzgebung. Ich finde den Bundesrat gar nicht. Ich habe nur den Bundestag. Ach ja. Du, das stimmt gar nicht. Hast du doch nicht gesagt, dass es nicht Prüfung ist? Da waren wir ja noch nicht. Bundestag ist nicht Prüfung. Oder es gibt Zustimmungsgesetze, bei denen der Bundesrat echt mitstimmen muss. Ohne Zustimmung des Bundesrats geht er nicht. Und das sind mal alle die Angelegenheiten, die Länderzuständigkeiten betreffen, die finanzielle Auswirkungen betreffen. Dort hat das Grundgesetz an verschiedener versteckter Stelle geantwortet, Bedarf der Zustimmung des Bundesrats. Oder mit Zustimmung des Bundesrats kann das beschlossen werden. Wenn Sie also im Grundgesetz ausdrücklich eine Zustimmung finden, bedarf das Gesetz der Zustimmung des Bundesrats, ganz wichtiges Thema. Und wenn Sie nichts finden, müssen Sie wissen, dann braucht jedes Gesetz vom Bundesrat zugeleitet. Und jeder kann entscheiden, ob er gegen Einspruch angeht, mit der Folge, dass der Bundestag sich damit einmal befassen muss. Mehr müssen Sie im Rahmen dieser Veranstaltung jetzt nicht zur Aufgabenkompetenz eines Bundestags schon, ja. Was die Bundesregierung betrifft, hatten wir schon gesehen in der vergangenen Veranstaltung. Die Bundesregierung selber ist an sich gar nicht geregelt, sondern es ist der Bundeskanzler, eigentlich der Bundesminister sind geregelt. Und über die Wahl des Bundeskanzlers wird dann auch auf Vorschlag des Bundeskanzlers, wegen den Bundeskanzlerinnen und Kanzlerinnen, die Bundesregierung gebildet. Natürlich werden wir zur Zeit, dass das Entscheidungskompetenz des Bundeskanzlers natürlich schon von Mehrheiten abhängt. Na, selbst wird nicht die Bundeskanzler gewählt, wenn die vorneweg Mehrheiten im Bundestag organisiert sind. Die Mehrheit im Bundestag organisiert man dadurch, dass man Koalitionen bildet und in Koalitionsverträgen vereinbart, wer welche Posten bekommt, für welche öffentliche Ausrichtung. Das heißt, wir haben im Grundgesetz eigentlich eine starke Stellung des Bundeskanzlers, er hat die richtigen Vorzüge, er hat den Bundesminister ernannt. Rein faktisch hat er aber diese weite Kürzis nur dann, richtig, heftig, wenn seine Partei mit der hinterbestehenden Regierung mindestens die erforderlichen Mehrheiten hat, also mindestens die 50% im Deutschen Bundestag erreicht, die Kanzlermehrheit. Ansonsten ist er auf andere Parteien, andere Fraktionen angewiesen, mit der Folge, dass natürlich auch faktisch dieses Verfahren zwar stattfindet, aber auf politische Kompromisse beruht. Die Koalitionsvereinbarung hatten Sie auf der Folie was gefunden. Wenn Sie wissen wollen, wie die interne Arbeit funktioniert, das vielleicht noch mal wichtig, es gibt mehrere Prinzipien. Das Kanzlerprinzip, also nicht die Kompetenz des Bundeskanzlers, wenn sich die Bundesminister streiten und nicht zu einer Einheit finden oder wenn es nicht zu Mehrheitsentscheidungen kommt, dann gilt, dass der Kanzler die Vorgaben macht. Er kann diese Vorgaben machen, indem er einen ganzen Rahmen vorgibt und sagt, wir machen jetzt eine Energiewende und wir machen jetzt eine Bankenrettung. Er kann aber auch Einzelfragen entscheiden. Ansonsten wird dieses Kanzlerprinzip auch im Grundgesetz verankert und gelöchert durch das Prinzip. Der Bundesminister in seinem Bereich ist zunächst erstmal für seine Sachkompetenzen und für seinen Bereich zuständig. Hat sich auch unterwaltet, hat in dem Bereich auch Gesetzentwurf, hat auch unterwaltet organisiert und trägt dafür auch den Verantwortung. Und dann geben wir auch den Minister zurück, wenn sie es gedacht hat, und nicht gleich die ganze Bundesregierung und die Bundeskanzlerin. Weil eben das Ressortprinzip auch Kompetenzen und Verantwortung gegen Bundesminister zuweist. Natürlich. Das haben übrigens alle anderen Landesverfassungen auch schon geregelt. Wir haben aber auf Landesebene diese Aufteilung in Prinzipien, das Ressortprinzip und Kollegialprinzip. Das könnte sich merken, beziehungsweise das, was Sie im Wesentlichen merken sollten, dieses Ende der Bundesregierung, Missnahmungsnoten und Rücktrittsmöglichkeiten hatten wir schon gesehen. Wir hatten auch gesehen, dass der Bundespräsident nur eine eingeschränkte Kompetenz in diesen Bereichen hat. So, auch schon beim Bundespräsidenten. Wie ja, wenn Martin der Bundespräsident gewählt wurde, war das natürlich von großer Bedeutung. Das hat sich zur Zeit des Bundespräsidenten etwas beruhigt. Die Wechsel scheint zur Zeit durchzugeben. Wir haben, anders als in der Weimarer Republik, keinen starken Bundespräsidenten. Also der Reichspräsident im Sinne der Weimarer Reichsverfassung war ein starker Präsident, ähnlich wie das vielleicht in Amerika und Frankreich auch bekannt ist. Es gab also eine Präsidialdemokratie, während hier Bundespräsident, nicht die Funktion eines Reichspräsidenten, sondern eine deutlich abgeschwächte, rein repräsentative Funktion. Nur in wenigen Fällen ist das Grundgesetz war die Kompetenz. Also, man muss die Verträge unterschreiben, darf sie aber nicht aushandeln, das macht der Außenminister. Er darf zu rechtlichen Erklärungen und politischen Handlungen, ist also von seiner Lebenshaltungspflicht abhängig. Aber er darf sie selbst eigentlich nicht bestimmen. Er ist sozusagen verpflichtet zu unterzeichnen. Ist egal. Er kann den Bundeskanzler ernennen, aber er ist nur beschränkt auf die ordnungsgemäße Prüfung, ob die Wahl richtig funktioniert. Wenige politische Eigenentscheidungen hat er bei der Auflösung des Bundestags und Erklärung des Gesetzgebungsnotstands. Da hat er wirklich mal ein eigenes Recht. Und sonst ist ein großer Streit, inwieweit der Bundespräsident, bevor er Gesetze ausfertigt, und dann ist er noch auch auf die Entscheidung, ob er das Gesetz ausfertigt und unterschreibt, ob er dort noch prüfen darf, wenn er merkt, die machen aber so einen großen Mist, das kommt verfassungswidrige Gesetzgestaltung. Das ist umstritten, und die rechte Meinung sagt, ja, er hat die Kompetenz in Bezug auf den formellen Dienst. Man darf also formell prüfen, dass das Gesetz gewusst haben und uns umgesetzt werden darf. Sollte das nicht der Fall sein, darf man nur zurückweisen. Inhaltlich ist es eine Sache da, steht das gegen Grundrechte oder sowas, darf er nur dann prüfen, wenn der Verfassungsverstoß offenkundig ist. Wir haben deswegen, weil dieses eingeschränkte Befugnisrecht besteht, so eine politische Praxis jetzt entwickelt, dass der Bundespräsident bei solchen Bedenken, die er hat, diese öffentlich kundtut, dann doch unterschreibt und mit der Begründung unterschreibt, dass damit eine Prüfung durch das Verfassungsgericht ermöglicht werden soll. Denn ein Gesetz, was noch nicht unterschrieben ist, noch nicht ausgefertigt, noch nicht bekannt gemacht, ist ja noch nicht in Kraft. Ist ein Gesetz noch ausgefertigt, kann man das Bundesverfassungsgericht genau zu dieser Frage antworten. Und um diese weiteren Teile eben sicherzustellen, brauchst du auch kurz mal einen Mantel. Deshalb fertig ich zwar aus, erhebe auch ein Ding. Ist also ein Verfahren, was im Grundgesetz nicht vorgesehen ist, hat sich herausgebildet, nachdem eben auch manche Gesetze gemacht worden sind, die sehr fraglich waren, die sehr umstritten waren. Jetzt kommt was Wichtiges, Klausurrelevantes. Wirklich Klausurrelevantes. Sie werden in der Klausur gefragt werden, wer hat für irgendeinen Bereich, zum Beispiel den Datenschutz des Gesetzgebungskompetenz, Ausfluss des Bundesstaatsprinzips ist es eben, wenn wir auf Länderebene und Bundesebene eigene Staatlichkeit haben und eigene Gesetzgebungskompetenz haben, dass diese Gesetzgebungskompetenz zwischen Ländern und dem Bund abgegrenzt werden muss. Also der Freistaat Sachsen ist ein eigenes Bundesland, darf Gesetze machen und der Bund ist auch befugt, Gesetze zu machen. Wer darf denn jetzt was regeln? In welches Gesetzbuch muss ich denn reinschauen? In welches Verkündigungsmedium, also sprich ins Bundesgesetzblatt oder in das Gesetz und Verordnungsblatt des Bundeslandes, muss ich denn schauen, um zu gucken, ob hier ein Waldgesetz gibt? Und wer sind für Fischerei zuständig? Dass ich irgendwo angeln darf und was ich irgendwo nicht angeln darf. Solche Fragen müssen geklärt werden. Oder wer sind zuständig zu regeln, ob in Gaststätten Raucherräume eingerichtet werden dürfen oder müssen? Oder dass in bestimmten Gaststätten geraucht werden darf oder nicht geraucht werden darf? Wer sind dafür zuständig? Wer ist zuständig für den Werbung in Verbandsveranstaltungen? Oder zur Regelung des Genehmigungsverfahrens für Versammlungen oder vielleicht Partnerreinigungsverfahren. Also solche Fragen müssen geklärt werden und diese Fragen löst das Grundgesetz in Artikel 70. Schauen Sie mal in Artikel 70 des Grundgesetzes. Anders als wir das zunächst glauben, ist es nicht so, dass der Bund die meisten Dinge die Gesetzgebung haben sollte, sondern der Regelfall, zu dem das Grundgesetz ausgegangen ist, ist eigentlich die Ländersitzung zuständig. Also, sie sagt, sobald die Grundgesetze ausgegeben haben die Länder die Gesetzgebung zuständig. Die Länder sollen entscheiden. Die Länder sind die erste staatliche. Historisch in Deutschland sind es dazu. Die Länder haben überlebt. Als Napoleon das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, zerschlagen hat, blieb nichts mehr übrig von dem Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation. Da war kein Reich mehr. Es gab nichts mehr. Aber es gab die Länder, die für die Reichen kommen. Das ist und erst später, sie plötzlich im Süddeutschen und im Norddeutschen wurden vereinigt haben, und erst unter den Preußen wieder 1871 zur Reichsgründung. Ich finde, dass auch ein Reich, ein Bundesstaat neu gegründet worden. Bis dahin gab es in Deutschland nach Napoleon keine übergeordnete Staatlichkeit. Es gab nur die Länder. Aus dieser Historie heraus haben in Deutschland die Länder Staatlichkeit. Dementsprechend hat schon die Weimarer Reichsverfassung gesagt, die Länder sind zuständig. Und in dieser Vorstellung lebten auch die Kenntnis des Grundgesetzes 1949, als sie das Grundgesetz gemacht haben. Die Länder sind in erster Linie zuständig. Ja, das ist die Länder. Ausnahme ist dann, wenn das Grundgesetz wichtige Angelegenheiten dem Bund zuweist. Und genau diese Zuweisung ist eben passiert. Und zwar massenhaft passiert. Wenn Sie sich mal diese Vorschriften in den Artikel 74 anschauen, werden Sie feststellen, dass es unheimlich viele Gesetzgebungskompetenzen gibt. Unheimlich viele Ziffern und Aufgaben, die plötzlich beim Bund sind. Ja, im Jahr der Zeit ist es immer mehr geworden, auch zuletzt durch die Reform 2008 sind weitere Kompetenzen zum Bund gekommen. Eigentlich auch weggegangen, aber entgegen diesem eigentlich bestehenden Regelprinzip, alles bei den Ländern, hat dann doch das Grundgesetz viele Bereiche extra dem Bund zugewiesen. Aber nur wenn es eine solche extra Zuweisung gibt, nur wenn wir eine solche ausdrückliche Erwähnung in einer dieser Kataloge finden, dann darf der Bund. Und wir unterscheiden hier zwischen der normalen Gesetzgebungskompetenz der Länder und der verschiedenen Gesetzgebungskompetenz Art des Bundes. Die erste Gesetzgebungskompetenz des Bundes ist eine ausschließliche, also Bereiche, die so wichtig und so bundesmäßig sind, so übergeordnet, dass sie das Grundgesetz wirklich nur dem Bund zuweisen. Da haben die Länder nichts zu tun. Das können Sie einfach überlegen, auswärtige Angelegenheiten, das kann nicht jedes Bundesland selber tun. Oder Bundeswehrangelegenheiten. Das ist klar, das kann natürlich nur der Bund selber nehmen. Es gibt also wirklich wichtige Bereiche, die als ausschließliche Gesetzgebungskompetenz dem Bund zugewiesen sind. Zu diesen ausschließlichen Gesetzgebungskompetenzen gibt es dann noch welche, die sozusagen damit reinhängen und sagen, bestimmte Dinge müssen beim Bund sein, die hat der Gesetzgeber vergessen zu regeln. Die sind aber Kraft, Natur der Sache beim Bund. Zum Beispiel irgendwelche Flaggenfragen. Wir hatten die Nationalhymne zum Beispiel so ein Thema. Ist nirgends geregelt, wer für die Nationalhymne zuständig ist. Es ist geregelt, wie die Bundesflagge aussieht, aber die Frage, ob es extra Flaggen gibt für den Bundespräsidenten, auch nicht geregelt. Das können doch keine Länder regeln. Das kann doch kein Sachsen regeln, der Bundespräsident, dass er sich vor der Antrag als Standarte an sein Auto zu kleben hat. Und es kann auch nicht sein, Sachsen regeln, was die Nationalhymne sein soll. Da kommt vielleicht der Vogelwehrbahn raus oder auch sowas. Oder irgendeine andere Hymne oder Steigerlied. Und jedenfalls, deswegen gibt es solche ominösen, die wichtige Dogmatiker, Staatsministerien entwickeln, dann gesagt, es gibt also Kraft Natur der Sache, beziehungsweise Kraft Sachzusammenhang. Ein paar Bereiche sind dem Bund zugewiesen, aber die lassen sich eben nur noch regeln, wenn ich das gleich mitdenke. Verwaltungsverfahren zum Beispiel. Müssen Sie sich an sich nicht merken, Sie müssen davon mal was gehört haben, dass es bei den ausschließlichen Gesetzgebungskompetenzen solche kleinen Sonderkompetenzen, Kraft Natur der Sache oder Kraft Zusammenhang als Annexkompetenzen gibt. Der wichtigste Bereich ist die konkurrierende Gesetzgebung. Konkurrierend heißt, die Länder dürfen regeln, solange und soweit der Bund noch nicht geregelt hat. Also, konkurrierend heißt, in diesem Bereich gibt es eine Doppelzuständigkeit. Und die Länder dürfen nur dann und auch nur solange der Bund noch nicht geregelt hat. Deshalb ist es nicht ganz gut, wenn man sagt, da werden Gesetzgebungskompetenzen in den entsprechenden Dingen, die im Artikel 74 geregelt sind. Sondern man muss sagen, theoretisch könnte der Bund regeln, aber solange er nicht regelt, ist nicht dürfen die Länder noch nicht. Deswegen haben wir in den Bereichen, die im Artikel 74 drinstehen, häufig trotzdem eine zersplitterte Rechtskultur von Bundesland zu Bundesland. Und da ist es so, dass jetzt seine Gesetzgebungskompetenz, seine Föderalismusreform 2008, das rein vollständig von Herrn Stoiber gemacht wurde, nämlich diese ganzen komischen Abweichungen reingekommen. Da hat man plötzlich erfunden und hat gesagt, es gibt bestimmte Bereiche, bei denen der Punkt frei sein soll, ob er regelt. Dann gibt es eine andere Freiheitsgruppe, bei denen der Punkt nur regeln darf, soweit dies im bundesstaatlichen oder gesamtstaatlichen Interesse oder zum Rahmen der Wirtschaftseinheit notwendig ist, erforderlich ist. Das heißt, in diesem Bereich darf der Punkt wirklich nur im Ernstfall regeln. Und noch verrückter, das ist, das müssen Sie aber nicht wissen, das ist bloß, Sie müssen einmal gehört haben, warum wir das Recht zur Splitterung haben, verstehen Sie, wie Sie mal hier gesessen haben. In der Klausur kann ich Ihnen diese komplizierten Dinge nicht abfragen. Da frage ich eine Gesetzgebungskompetenz und Sie müssen ja nur herausfinden, wo das entsprechende Rechtsmittel zugehört. Als Einstieg zu Sachen, die Sie da gemacht haben. Aber Sie müssen mal davon gehört haben, dass. Das heißt, der kann das hier oben abfragen, oder wie? Ja. Oder nicht weiter unten? Die drei noch abfragen. Der Punkt dann später auch noch so abweichen darf. Hat also eine Abweichungskompetenz, die zweite Spalte hier. Es gibt also Bereiche, wenn nicht der Bund, die Länder, wo der Bund ein Gesetz macht und die Länder dürfen jetzt aber entscheiden, nee, das gefällt mir nicht, das mache ich doch ein eigenes. Mit der Folge, dass in einigen Bundesländern ein Bundesgesetz gilt, in anderen Bundesländern plötzlich noch ein Gewürzgesetz geben. Haben wir zum Beispiel ein Gaststättengesetz. Ist also sehr kompliziert geworden. Ja, zu sagen, auch redet man sogar idiotisch, das ist ein politischer Kompromiss, auch das Grundgesetz. Wenn man mal das Grundgesetz reformieren muss und auch neue Anforderungen entsprechend anpassen muss, braucht man Mehrheiten. Und die Mehrheit für die Verfassungsänderung sind eben nur dann erreichbar, wenn ich auch die Opposition mit einnehme. Folglich muss ich bei diesen Gesetzgebungsänderungen Länder mitnehmen, ich muss die Opposition mitnehmen und dann kommen Leute und sagen, wir möchten es aber gar nicht so haben, weil es entsteht kein Kompromiss. Das ist ein ganz ziemlich harter Kompromiss, der dazu führt, dass wir also eine sehr starke Rechtsverbindung seit 2008 haben. Mehr müssen Sie sich nicht merken, Sie müssen nur wissen, seit 2008 gibt es Probleme, weil wir die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz so ausgestaltet haben, dass in manchen Bereichen die Länder abweichen dürfen. In den Bereichen, in denen in anderen Bereichen und noch nicht geregelt hat, eine Landesrecht gibt. Und dieses Landesrecht wird dann ersetzt, wenn der Bund von seiner Gesetzgebungskompetenz gebraucht hat. Da gibt es noch komplizierte Überlagungsvorschriften und auch Fristen, innerhalb der die Länder davon abweichen dürfen. Alle diese verfassungsrechtlichen Fragen, die zurzeit dazu führen, dass ein Gesetzgeber auf Fragensrechtlichen tatsächlich auch viel Streit besteht, müssen Sie nicht wissen. Sie müssen als Wirtschaftswissenschaftler vor allem den Zugang zu einer Rechtsmaterie finden. Sie müssen, wenn Sie nicht wissen, wer könnte das geregelt haben. Wer sind dafür eigentlich zuständig? Egal, ob Sie Lobbyist sind, ob Sie in einem Unternehmen arbeiten oder einfach nur einen Gesetzestext suchen. Wenn ich weiß, wer theoretisch für einen bestimmten Bereich zuständig ist, dann finde ich auch die entsprechenden Rechtsordnung. Darum geht es mir. Dass Sie, wenn Sie ein Problem haben, tatsächlich erkennen können, ich habe heute mich mit einer Anlagegenehmigung auseinanderzusetzen, wer ist denn für Anlagegenehmigungsrecht zuständig? Und dann durch Blick in vor allem in Artikel 74 des Grundgesetzes, ja, die eine Bundeskompetenz oder eine kombinierte Gesetzgebungskompetenz mit der hohen Wahrscheinlichkeit, dass der Gesetzgeber diese Frage selbst, also der Bundesgesetzgeber diese Frage selbst geregelt hat. Und in diesem Zusammenhang ist wichtig, dass Sie eben einen aktuellen Gesetzestext verwenden und nicht Gesetzestexte arbeiten, die vor, also die Föderalismusreform war selber 2006. In Kraft und die sind Teil des 2008. Also in ihrem Gesetzessammlung sind sie auch seit 2018. Es ist wichtig, dass sie unbedingt darauf achten, dass sie nicht mit alten Lehrbüchern arbeiten, mit denen noch alte Gesetzeskompetenzerklärungen sind. Wenn sie irgendein Lehrbuch haben, in dem noch was von Rahmengesetzgebungskompetenz steht, dann ist das ein altes Lehrbuch. Es gab nämlich früher eine Gesetzgebungskompetenzart, die abgeschafft wurde, die sogenannte wahre Gesetzgebungskompetenz, und die ist jetzt zu korrelieren mit Gesetzgebungskompetenz gut geworden. Ihre Vorgänger haben also noch viel komplizierteres lernen müssen. Wenn Sie das Gesetzgebungsverfahren erlernen wollen, dann schauen Sie sich mal die Folie an. Ach, schön, dass Sie das farbig haben. Wenn Sie kapieren, sind Sie gut. Mal sehen, was wären die anderen. Gibt es sogar noch billiger. Was? Ich muss bald die Preise sehen. Wie viel ich diese Folie sagen? Diese Folie, wenn wir sagen, es gibt immer einen Ausgang. Die 69 sind nicht einfach aus dem Nichts, sondern es muss Leute geben, die sagen, diese Sache geregelt haben. Und die einen Entwurf erstellen, für diesen Bundestag einlegen. Das kann ich, Lieschen Müller, Frieda Schmidt, Frieda Gold und sonst wer tun, sondern das können nur die Gesetzesinitiativberechtigten. Also die Bundesregierung kann das in den Bundestag einbringen, Bundesrat selber oder aus der Mitte des Bundestags. Also das Forum kann erreicht werden, wenn Abgeordnete und Fraktionen, die einen Gesetzentwurf aufstellen und in den Bundestag einbringen. Das ist ein ganz normales Verfahren. Der Bundestag bearbeitet das für Lesungen durch, das ist jetzt nicht geregelt, wichtig aus Geschäftsordnung, und häufig wer sich in einem Gesetz beschaffen befassen muss. Er selber kann entscheiden, ob es für diese Frage einen Ausschuss gibt, dann werden diese Gesetze in den gleichen Fachausschüsse gegeben. Ansonsten endet das Gesetzgebungsverfahren beim Bund mit dem Gesetzesbeschluss. Und hier kommt die Unterscheidung. Ist es ein Zustimmungsgesetz, muss es zum Bundesrat geschickt werden. Stimmt der Bundesrat zu, kommt das Gesetz gleich so, wie es ist, zustande. Würde es vom Bundesrat abgelehnt, ist das Gesetz endgültig gescheitert. Ist es hingegen ein Einspruchsgesetz, dann kann der Bundesrat sich überlegen, ich mache innerhalb der Frist keinen Einspruch geltend, mache also nichts, Gesetz kommt zustande. Ich will das Gesetz nicht, dann darf ich es nicht einfach zurückweisen und wegschicken, sondern ein Vermittlungsverfahren durchführen, indem ich einen Vermittlungsausschuss anrufe. Und dieser Vermittlungsausschuss muss einen Vermittlungsvorschlag erarbeiten. Und dieser kann dann entweder vom Bundesrat angenommen werden oder er wird ein Einspruch, der Einspruch aufrechterhalten, und dann kann der Bundestag eben noch einmal darüber entscheiden, beziehungsweise wenn der Einspruch aufrechterhalten wird, kommt es zu einer Scheiterung des Gesetzes, beziehungsweise es kann im Ergebnis der Einspruch auch verworfen werden. Das habe ich ja noch vorhin überhaupt nicht offen. Ich habe das Gesetz jetzt nicht mit, schauen Sie es mal an. Das müssen Sie nicht wissen. In Ihrer Klausur kommt das nicht dran. In dem Stoff, den Sie aber wissen müssen, als Allgemeinbildung, in juristischen Dingen für öffentlich-rechtlich gebildete Wirtschaftswissenschaften, gehört dazu, dass Sie wenigstens die Grundzüge, das ist so viel Mühe gegeben. Aha, das ist ein Zustimmungs- und Einschubgesetz. Sie müssen einfach reflektieren können. Aha, es gibt bestimmte Gesetze, die einfach nur mit dem Wohl des Bundesrats zustande kommen können. Und hier auf dem Folien sind die Vorschriftsdrauf, die dazu angewandt werden. Der Grundgesetzgeber hat es einfach gemacht. Er hat es einfach gemacht. Indem er das Gesetzgebungsverfahren im Zusammenhang mit der Gesetzgebungskompetenz geregelt hat. Durch den Ausgleich zuständig hat er unten der Gesetzgebungskompetenz. Da schlagen Sie einige Artikel weiter, die finden das gesamte Verfahren. Das ist 76 und 77 geregelt. Allerdings waren 76 und 67 so kompliziert. Sie sind nachher super von 16 Minuten Karten berufen. Da müsste ich Sie nur sowas fragen. Da kann ich aber keine umfassende Wissenserfahrung durchführen. Also merken Sie sich, zu dem Gesetzgebungsverfahren werde ich keine Frage stellen. Sie sollten sich es auch trotzdem verinnerlicht haben. Sie wissen, wie ist dieses Zusammenspiel? Sie müssen von diesen Gremien schon etwas gehört haben. Neben der Gesetzgebungskompetenz, also der legislativen Funktion, kann der Bund natürlich auch Verwaltung ausüben und muss Verwaltung ausüben. Gesetze machen ist das eine, Gesetze müssen auch umgesetzt werden. Also ohne eine Umsetzung durch Verwaltung nützt das schönste Gesetz nichts. Und auch hier gilt die Regel, Staatlichkeit liegt bei den Ländern. Auch hier ist die Regel, selbst Bundesgesetze werden im Zweifel und in erster Linie von den Ländern umgesetzt. An sich ist auch eine Bundesverwaltung eher die Ausnahme. Die gesamte Verwaltung soll bei den Ländern angesiedelt werden. Es sollen Länderverwaltungen sein. Beamte im Dienste des jeweiligen Bundeslandes. Und dass ein Bundesverwaltung ist, ist die Ausnahme. Und deswegen haben wir hier besondere Ausnahmen, wo die Länder mal, also von abweichen von der allgemeinen Zuständigkeit der Länder, das ganze Verwaltungsverfahren zu bestimmen, der Bund durchgreifen darf. Der einfachste Fall ist bundeseigene Verwaltung, in wenigen Fällen, wenn das Grundgesetz ausdrücklich eine Bundesbehörde vorschreibt oder ausdrücklich sagt, das hat der Bund selbst zu verwalten, meistens mehr Verwaltung, ist der Bund selber zuständig. Eine Arbeitsverwaltung ist es auch, kennen Sie es auch, die Bundesagentur für Arbeit. Ansonsten führen die Länder Bundesgesetze wie eigene Gesetze aus, als wären sie selbst Urheber und Inhaber dieses Gesetzes. Und nur in wenigen Fällen darf der Bund dann durchgreifen und sagen, hier, ich gebe euch aber vor, wie ihr zu verwalten habt. Und zwar gibt es hier diese Sonderfälle der Bundesauftragsverwaltung. Es gibt also bestimmte Fälle, in denen der Bund sozusagen Anordnungen, Rechte und Nachaufsicht wahrnehmen darf. Das ist dieser Fall, diese Fallgruppe. In diesen Fällen besteht ausnahmsweise mal, natürlich Bundesauftragsverwaltung ist, ein Weisungsrecht des Bundes, wie die entsprechenden Aufnahmen wahrzunehmen sind. Im Atomenergierecht, wie Sie schon meinten. Atomgesetz ist ein Bundesgesetz. Das ist aber so wichtig, dass der Bund dort eine Kompetenz hat, wie die Länder zum Beispiel mit Kernkraftwerken umzugehen haben, wann sie was abschalten dürfen, wann sie was nicht abschalten dürfen. Dort gibt es eine echte Durchgriffsverwaltung, kann man es auch bezeichnen. Das Bundesgesetz spricht von Bundesauftragsverwaltung. Ansonsten ist es immer so, dass die Länder den Landesvollzug vornehmen. Wir haben jetzt seit kurzem, das war früher auch nicht möglich, Regelungen, dass der Bund in bestimmten Fällen des Verwaltungsverfahrens aus meinen Behörden mitregeln darf. Und wir haben auch seit kurzem dass Mischverwaltungen gebildet werden. Es gab früher eine noch strengere Abgrenzung. Die Verwaltungsreform hat uns dazu geholfen, dass wir jetzt diese ganz, ganz, ganz strenge Trennung aufgehoben haben. Die sogenannten Jobcenter, die Sie gleich schon mal gehört haben oder auch mit denen Sie Berührung hatten, sind manchmal keine Bundesbehörden, die bei der Bundesagentur Arbeit angesiedelt sind, sondern manchmal sind das Gemeinschaftsaufgaben zwischen Kommunen, dem Landkreis und dem Bund. Diese Mischverwaltung hat die geratorische Einführung wollen, hat einen guten Verfassungsbericht, aber weil wir bisher das Grundgesetz eine strenge Trennung voraussetzen, auch den Verfassungsbericht erklärt. Und deswegen hat man das Grundgesetz um sogenannte Mischverwaltungen vorzusehen, sozusagen eine Aufgabe, die an sich Ländervollzug ist oder Bundesvollzug wäre, von einer Behörde gemacht wird, in der Bund und Land gemeinsam zusammenführen. Ist also auch eine neue Erfindung. sollten Sie einfach den Begriff Mischverwaltung schon mal gehört haben. Und hier haben Sie unten das nochmal stehen, aktuelle Gesetzgebungsgrundsatz durch die allgemeine Verwaltung. Sonst gibt es dieses Verbot von Mischverwaltung noch. Der Gesetzgeber, der Grundgesetzgeber, hat es ausdrücklich für die Sozialverwaltung ausgerufen. Das wäre sozusagen der kurze Überblick und der kurze Einstieg in das Staatsorganisationsrecht. Sie müssen hier kein Staatsorganisationsrecht in der Tiefe geben. Ist das jetzt relevant oder nicht? Sie müssen Grundgesetz auskennen und wissen, so ist ungefähr der Bund aufgebaut, so also laufen nicht. Gesetzgebungskompetenzen, so laufen Verwaltungskompetenzen, so kann ich mir selber erschließen, wer ist für welchen Bereich zuständig. Also das ist so ein kleiner Überblick gewesen über das Staatsorganisationsrecht, Grundzüge des Staatsorganisationsrechts. Ein wichtiger Anschluss bei dem Grundgesetz sind natürlich die Grundrechte, auch eher alles. Eigentlich bedeutender Inhalt. Das sind nur Dinge, die aus dem Staatswesen aus komplizierten Staatsstrukturen herrühren, entscheidend aber für die Bürger und auch für die Einzelnen. Ja, ich habe vorher Telekommunikation studiert, tut mir leid. Grundrechte. Ich kann die ganzen Standards drauf sagen. Ich habe eine Folie gemacht, die sich auswendig lernen müssen, aber es ist schön, wenn Sie davon schon gehört haben. Schönes Papier. Grundrechte sind keine Erfindung der Deutschen und sind auch keine Erfindung Grundgesetzes. Ich habe hier eine Folie mal gemacht, wie die Idee von Grundrechten, dass es also Rechte gibt, die Menschen, die angeboren sind. Das ist aber prüfungsrelevant jetzt, oder? Und jeder Mensch, das auch eine Menschenexistenz haben muss, erforderlich sind zu einem Zusammenleben. Wie diese Idee entstanden ist, ist noch nicht so wahnsinnig alt. Ich habe Ihnen auch die Verfassungsentwicklung mal in Deutschland aufgezeigt. Da sehen Sie, in Deutschland sind Grundrechte, dass sie echt wirksam sind. Eigentlich erst seit 1818 eigentlich die deutsche Verfassung ist noch in Reichsverfassung, also auch erst nachgehender Folie, dass Reichsreich Deutschland zu uns geschlagen hat, ist dieser Gedanke von Grundrechten aus Frankreich in deutschen Raum eingewandert und hat an sich erst in der Weimarer Reichsverfassung erstmals seinen richtigen Ausdruck unterschlagen. Die Grundrechte der Weimarer Reichsverfassung sind den heutigen Grundrechten sehr ähnlich und sie bauen auch auf die Paulskirchenverfassung, die aber nicht in Kraft gesetzt ist. Also, süddeutsche Verfassungen hatten teilweise Grundrechte, Paulskirchenverfassung ist nie in Kraft getreten, hatte Grundrechte, aber das ist eine Verfassung, die nicht in Kraft tritt. Preußische Verfassungsurkunde hatte keine Grundrechte. 1871 Bismarcks Verfassung hat sich auch auf Staatsorganisationsrecht beschränkt. Erst die Weimarer Reichsverfassung. Erst die Weimarer Reichsverfassung 1919 enthält die Grundrechte. Und damit auch echte Bürgerrechte, die durchsetzbar sind. Auf diese Weise ist eben die Verfassungstradition im Grundrechtsbereich so kurz gewesen, dass sie nicht so nachhaltig auch im Empfinden der Bevölkerung verankert war, um das Dritte Reich zu bringen. Wenn man die Grundrechtsidee, die Menschenrechtsidee, sehr viel stärker schon in seiner eigenen Tradition verankert gehabt hätte, wäre manches Obrigkeitliche, und dann auch problematische Entwicklung durch England verhindert worden, weil die Leute gemerkt hätten und hätten sich gewehrt gegen derartige Freiheitsentscheidung. Dachte mal kurz, aber wenn die Freiheitsidee noch keine solche Bedeutung hat, kann sie natürlich auch nicht in dieser Weise ihren Niederschlag finden. Ja, Europa ist genau die ähnliche Entwicklung. Auch Europa ist als Gebilde einer Wirtschaftsunion entstanden. Und wir haben also im europäischen Rahmen nichts mit der EU zu tun, haben erst die europäische Menschenrechtskonvention und auch die europäische EFSA-Bahn erst 2000 die europäische Grundrechtecharta, die auch erst 2009 in Kraft getreten ist. Man muss überlegen, wir haben die Europäische Union für europäische Gemeinschaft, für europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Schon seit vielen Jahren. Trotzdem hat sich mit diesen Grundrechten, also von normierten, positivierten Grundrechten, nicht mehr. Das hat er jetzt in den letzten 10 Minuten. Wenn Sie diese historische Entwicklung vor Augen halten, dann wissen Sie, was für ein teures Gut unsere Grundrechte sind. Dann schauen wir uns mal an. Ich komme mit Hans nicht klar. Da reißt mir die Haare aus. Es geht um eigene Rechte. Wir sprechen im bundesdeutschen Sprachgebrauch von Grundrechten, nur von den Rechten, die in dem ersten Abschnitt verhandelt sind. Im ersten Abschnitt des Grundgesetzes, wenn Sie sich mal die Inhaltsverzeichnis des Grundgesetzes aufschlagen, sehen Sie Grundrechte. Und nur die in diesem Abschnitt stehenden Rechte werden in unserer derzeit geltenden Verfassungsdogmatik als Rechte, Grundrechte bezeichnet. Es gibt allerdings noch subjektive Rechte, die ebenfalls genauso stark sind und genauso durchsetzbar sind. Die nennt man aber eben Grundrechts. Gleiche Rechte. Und erkennbar sind diese grundrechtsgleichen Rechte daran, dass man in Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a des Grundgesetzes, wo die Verfassungsbeschwerde geregelt ist, einfach alle subjektiven Rechte, die Grundrechte oder grundrechtsgleichen Rechte sind, aufgeschrieben hat. Wenn Sie mal nicht wissen, auf welche Vorschrift man sich denn eigentlich stützen kann, in welcher Oder welche Berufung auf welche Vorschrift man zum Verfassungsgericht gehen kann, dann sagen Sie einfach den Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a auf und sind alle verfassungsgeschränkten Rechte aufgeführt. Und die, die Grundrechte sind, im ersten Abschnitt sind Grundrechte, und die, die Grundrechte gleichgestellt sind, hat man sinnigerweise Grundrechtsgleiche Rechte genannt. Ich kann aber sagen, innerhalb dieser Unterscheidung für idiotisch. Die sächsische Gesetzgebung zum Beispiel hat bei der sächsischen Verfassung 1992 auf diese Unterscheidung verzichtet. In Sachsen gibt es nur Grundrechte. Auch dieselben Rechte, die hier grundrechtsgleiche Rechte sind, sind in Sachsen Grundrechte. Auch andere Landesverfassungen, neuere Landesverfassungen haben diese sinnlose Unterscheidung zwischen Grundrechten und den grundrechtsgleichgestellten Rechten aufgegeben und sprechen nur einheitlich von Grundrechten. Nicht alle Vorschriften, die aber in den Grundrechtsartikeln genannt werden, auch nicht alle Vorschriften, die Sie in der entsprechenden Aufzählung finden, also in der Absätze, sind immer gleich subjektive Rechte. Anspruch der Gesetzgebung, bin ich jetzt haben wir zu kommen, ein einzelne Grundrechtsvorschriften oder Grundrechtsartikel auch objektives, rein objektives Recht. Können Sie sich überlegen, im Artikel 7 steht zum Beispiel drin, das Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates. Ja, was hat die Aufsicht des Staates mit dem Recht des Bürgers zu tun? Hat der Verfassungsgeber aber eben dort reingeregelt. Ist aber, auch wenn Artikel 7 insgesamt im Grundrechtskatalog steht, ist dieser Satz Aufsicht des Staates. Nee. Da gibt es aus dem Inhalt von selbst. Sie werden in der Praxis gefragt, was gibt es denn so alles, in welche Bereiche schützen wir Grundrechte? So, wenn wir das auch hier anschauen, man kann die Grundrechte so ein bisschen systematisieren und einteilen. Zunächst ist die Frage, wer ist denn Grundrechtsträger? Schauen wir mal in Artikel 12 zum Beispiel an. Wir hatten diese Frage ja schon behandelt bei der Auslegung. Alle Deutschen haben das Recht, Arbeitsrechte zu leisten. Schauen Sie mal in den Versammlungsartikel 8. Alle Deutschen haben das Recht, sich Frieden ohne Waffen zu versammeln. Es gibt also Rechte, die streng national den Deutschen vorbehalten sind. Wenn Sie wissen wollen, wer die Deutschen sind, dann ist eine Definition im Artikel 116 diejenigen, die zu einem bestimmten Stichtag des Deutschen Reichs 1937 in einem deutschen Reichsgebiet haben. Das sind also Deutsche, sowie die, die später noch eine wirkliche Einbürgerung Außerdem ist es klar, das Grundgesetz ist noch nicht so multikulturell, multinational, sondern das Grundgesetz ist eben noch aus dem Blickwinkel gemacht worden, dem deutschen Volk. Ich habe eine Position. Ganz stark auf nationalistischer ich gehe kein Blutspenden. Vorstellungsgespräch. Ich weiß nicht. Ja, dem Grundgesetz wurde. Deswegen sprechen wir auch von deutschen Rechten. Ich habe keine Hypertension. Es gibt noch eine Besonderheit. Das ist ein Verfassungsprojekt, weicht ein bisschen für deutsche Grundrechte auf. Gerade bei Artikel 12 des Grundgesetzes ist es so, dass seit neuestem, das ist jetzt eine Rechtsprechung, die gibt es auch seit 2 Jahren. Du darfst das dieses Grundrecht auch für die EU-Inländer gilt. Also das Grundmanuskript sagt, aus oberhalblichen Gründen dürfen wir EU-Bürger nicht diskriminieren. Ich bin gar nicht ein wenn ich ein Grundgesetz habe, das aber bestimmte wichtige Rechte die EU-Bürger von vornherein, die in Deutschland leben, die EU-Bürger von vornherein vorenthält, ist es Diskriminierung. Und hat deshalb gesagt, wenn also dürfen sich die EU-Bürger auf dieses Recht aufrufen. Also eine Anwendungsverstreckung. Ist ja gesagt. Steht so nicht im Grundgesetz drin, muss man sich merken. Die zweite Einteilung ist die Einteilung nach Freiheits- und Gleichheitsrecht. Es geht in der deutschen Verfassungsgeschichte auch in der Steffen, Junge. Freiheit, Gleichheit, manchmal auch Unterrichtigkeit, manchmal Gerechtigkeit. Freiheit und Gleichheit sind die wesentlichen Elemente, die Grundrechte prägen. Alle Menschen sind gleich, dementsprechend auch mit gleichen Freiheitsrechten ausgestattet. Das hängt auch ein bisschen zusammen. Trotzdem kann man das unterscheiden. Es gibt im Grundgesetz Artikel, die sprechen ganz konkret die Gleichheit des Menschen an. Artikel 3 des Grundgesetzes, alle Menschen sind Grundgesetz gleich. Oder Artikel 33, der Deutsche hat den gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern. Also es gibt verschiedene Vorschriften, aber auch an versteckter Stelle. Der wichtigste ist Artikel 3, die haben für Gleichheit. Alle anderen Grundrechtsartikel sprechen die Freiheit an. Sie wollen einen Lebensbereich des Bürgers vor staatlichen Einflüssen. Hier soll es ein Bereich geben, einen Sachverhalt geben, in dem Bürger Freiheitsfähigkeit gibt. Er soll frei vor dem Staat, vor staatlicher Bevormundung, vor staatlicher Kontrolle, vor staatlichem Zwang sein. Die Idee, die hinter dem ganzen Grundgesetz steckt, ist, durch Freiheit kann sich der Mensch entfalten und natürlich auch vernünftig den Namen geben. Der Gedanke ist, weniger Staat führt auch zu einer vernünftigen Gesellschaftsform. Da hat es halt den Staat und Freiheitsentwurf in den Grundrechten festzustellen. Wenn wir uns diese Freiheitsrechte mal anschauen, auch im Lebensbereich, dann finden wir also, dass Vorschriften so ganz zentral sind. Schutz des Individuums. Wenn Sie mit aufschlagen, finden Sie die Menschen sich. Die persönliche Freiheit, also nicht eingesperrt zu sein. Die körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Leben. Dann finden Sie Vorschriften, die Privatsphäre ansprechen. Artikel 13, das Recht der Wohnung. Artikel 10, Kosten und Anwendungen. Artikel 2, Absatz 1, werden Sie gar nicht auf den ersten Blick erkennen, ist der sogenannte, wo drin steckt auch das sogenannte Datenschutzrecht, nämlich das Recht auf, also das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das wird aus der Persönlichkeit des Menschen abgeleitet. Ja, mal sehen. Dann haben wir Bereiche, wo sozusagen der familiäre Bereich geschützt wird. Ehe und Familie, Artikel 6, Ehe und Familie stehen unter dem staatlichen Schutz. Dann haben wir den Schutz des kommunikativen Verhaltens. Da ist die Religionsfreiheit, Artikel 4 des Grundgesetzes enthalten. Da haben wir die Meinungsfreiheit, die Informationsfreiheit, die Pressefreiheit, die Rundfunkfreiheit, die Kunstfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, also alles, was mit Kommunikation hat, die Versammlungsfreiheit, die Koalitionsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit. Das sind alles Dinge, die sozusagen den Mensch in seiner gesellschaftlichen Umwelt schützen, dass er sich kommunizieren kann, dass durch Kommunikationsvorgänge miteinander nicht gestört werden. Die sich haben die Bereiche des Erwerben und das Erworbene schützen. Also zum Beispiel Erwerbstätigkeit, Berufsfreiheit, Artikel 12. Koalitionsfreiheit ist also auch ein Wirtschaftsleben, Koalitionen zu bilden, Artikel 9 Absatz 3. Ich bin gegen die Koalition. Freizügigkeit, Artikel 11. Von einem Bundesland ins andere Bundesland reisen zu dürfen. Das war früher nicht so, da gab es Leibeigenschaft. Wenn in Sachsen nach Preußen wollte, das ging nicht. Da brauchte man die Genehmigung aller deutschen Behörden. Und zwar der Behörden seines Heimatlandes und auch der Behörden, die er eben reiste. Wenn er nach Preußen war, gab es zwei Zollstellen. Man durfte nicht einreisen, brauchte ein Visum. Genau das ist Freizügigkeit, die ist auch ausdrücklich geschützt. Artikel 14 Eigentumsrecht. Ja, schließlich sind es die Justizgrundrechte, die ich jetzt hier als Justizgrundrechte bezeichnet habe. In Wirklichkeit aber Justizgrundrechte und Justizgrundrechte gleiche Rechte sind. Zugang zum Gericht, Artikel 19 Absatz 4, aber auch rechtliches Gehör. Bürgerbestrafung und so weiter und so fort. Wir werden das im Einzelnen auch sehen. Bei dieser Einteilung, die Sie jetzt hier mitverfolgen haben werden, Sie sehen, der Gesetzgeber die besonders wichtige Bereiche der Freiheitswert des Einzelnen schützen. Auf einzelne Grundrechte will ich nochmal was hinweisen. Vielleicht nochmal hier, Europarecht kommt nochmal extra. Aber merken Sie sich bitte schon heute. Erst 2000, wo ich europäische Grundrechte kam, ist es dazu gekommen, dass ich tatsächlich ein wahres Dokument geschaffen. Diese Grundrechtecharta war nur ein Professorenentwurf von Leuten, die in den Mitgliedstaaten als Beruf gefunden wurden, einen Grundrechtskatalog als rechtsvergleichenden Überlegungen zu erarbeiten. Das wurde dem Bundespräsidenten und dem früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Roman Herzog entstanden. Erst durch den Lissabonner Vertrag ist das verbindlich geworden. Der Lissabonner Vertrag verweist auf die Grundrechtecharta und schreibt es rein. Es geht auf die europäische Grundrechtecharta. Nextdirect.com. Deswegen mit diesem neuen Grundrechtstext muss es viele Bindungen geben und sie werden auch gefasst werden. Sie sollen vielleicht noch mal wissen, entsprechende Grundrechte gibt es ja auch der Landesverfassung. Ich habe Ihnen hier so eine Synopse gemacht. Das wäre jetzt ein großer Hopper. Sie finden aber auch Sondervorschriften in den Landesverfassungen, die eben neu sind. Zum Beispiel Recht auf Gleichheitsrecht, Bildungszugang, Artikel 29 Absatz 2, sind es nur der sächsischen Verfassung. Oder Recht auf Schulbildung ist im Grundgesetz nicht geregelt, das ist auch in der Landesverfassung. 21 Uhr. Merken Sie sich, warum ist das so? Die Staatsgewalt so geht ja auf den Landkreis. Und genauso soll auch das Land in seiner eigenen Staatlichkeit den Bindungen aus den Freiheitsrechten unterworfen sein. Und dementsprechend haben alle Landesverfassungen Grundrechte. Und sagen, auch wir anerkennen das für unsere eigene Staatlichkeit. Nicht nur der Bund, und abgeleitet wir natürlich als Teil des Bundes, anerkennen das quasi im Grundgesetz, sondern wir selber haben entsprechende Ansprüche. Da fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein, die Grundrechte in der Landesverfassung können auch gegebenenfalls weiter sein und auch eine stärkere Schutzfunktion entfallen als im Grundgesetz. Welche wichtige Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs haben wir jetzt gerade gehabt? Was ist gestern entschieden worden vom Sächsischen Verfassungsgerichtshof? Ganz wichtige Frage. Model werden, wenn du möchtest. Und zwar auch zur Privatschulfreiheit. Die sind ja schon auf dem Fernsehen gewesen. Für den Kreis. Und zwar verstößt der derzeitige Privatschulrecht. Also freie Träger, freie Grundschulen, kirchliche Grundschulen, kirchliche Berufsschulen. Ja, Burberry, ich liebe Burberry. Kann ich mir scheißen, Burberry gibt's auch. Die freien Schulen gewährt nicht äquivalent ist zur Finanzierung der staatlichen Schulen. In erster Linie war es die Schule, die auch selbst mit der Verfassung geschützt ist. Boah, ich liebe ihn. Und den Abgleich, das Geld, auch angemessen entsprechende Finanzierung sicherzustellen ist. Ich weiß. Da haben deswegen hab die Fraktionen, da haben Linke, SPD und Grüne, gegen das entsprechende Privatschulgesetz ein Normkontrollverfahren, also als Landtagsfraktion können sie das, ein Normkontrollverfahren eingeleitet und der sechste Verfassungsgerichtshof hat... Es gibt von denen sogar iPhone-Höhen für 35 Euro. Das heißt, die Freie Schulen werden sich freuen, sie kriegen nämlich sparen, die Gründe nehmen, sparen muss, das wäre Geld. Und der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, also eine angemessene Finanzierung muss sichergestellt sein, das war bisherlich hier sichergestellt. Das ist eine Auslegung, Landesrecht, Landesverfassungsrecht spielt eine Rolle, in dem Bereich freie Schulen sind in Sachsen mehrere tausend Schüler gehen, weil bei den Hochschulen gehen auf freie Schulen. Die Hauptfunktion ist Freiheit von Staat. Der Bürger soll im Staat die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die Schutzwahlen haben, die guten Willen irgendwelcher Lehrbeauftragten, wäre das nicht zu machen. Zumindest wäre der Raum nicht da. Wir müssten uns den Auftrag am Bussensplatz, ich würde vielleicht gerne eine Volksrede halten, wir müssten uns irgendwo ja auf dem Bussensplatz in der Kälte treffen, damit sie was für ein Freiheitsrecht haben. Und deswegen hat man gemerkt, Status positivus, also wir haben Status, positive Leistungen zu verlangen, ist auch Teil, zwar nicht Hauptteil, aber gewisser Teil von Grundrechten. Es soll, oder manche Freiheitsbedingungen lassen sich nur dadurch darstellen, dass der Staat überhaupt die Voraussetzungen hat. Die können fragen wir auch mal, was ist denn die schönste Menschenwürde, wenn sie hier irgendwo in der Fußgängerzone als Alkoholiker und Obdachloser umbringen? Was nutzt Ihnen die schönste Menschenwürde? Ja, der Staat macht ja einfach nichts. Er greift sich in meine Rechte. Der Mensch, der gerade vielleicht leblos, okay, irgendwo auf der Grimmasche Straße herumliegt. Und der irgendwo ja, die doch in Deutschland, oder? Ich dachte nichts. Aber es geht eben, das müssen seine Grundrechte, was nützt ihnen das, den schönsten Grundrechtskatalog der deutschen Geschichte zu haben, wenn er ihn selber nicht ausüben kann. Daher ist es so wichtig, dass man also sagt, Leistungsrechte, um überhaupt gründiger Grundrechtsträger zu sein, bedarf es staatlicher Voraussetzungen. Ich muss erstmal den Bürger überhaupt Gang setzen, die auch menschenwürdiges Dasein ermöglichen, damit er überhaupt sich im Grundrecht kümmern kann. Was nützt einem zum Beispiel Berufsfreiheit, wenn er nie eine entsprechende Ausbildung erlangen kann. Bei Ihnen zum Beispiel. Was nützt Ihnen, wenn Sie die Berufsfreiheit haben, aber Sie zum Beispiel ein Studium nicht leisten könnten an einer freien Hochschule oder einer freien privatfinanziellen Hochschule? Das heißt, viele Leistungen sind, ja, das Grundgesetz voraussetzt, sind dadurch abgesichert, dass die Grundrechte zugleich implizieren, der Staat muss eine Leistung erbringen. Und Status Activus, also der aktive Status des Menschen, soll bedeuten, er hat Teilhaberecht, er ist im demokratischen Mitwirken. Inhalt. Es ist nicht nur ein Passiver, der irgendeine Freiheiten hat und die irgendeine Leistung geben wird, sondern die Grundrechte haben auch die Position. Das ist ein deutscher Kurs, alles Bio. Das ist ja klar, ich habe relativ wenig Zeug in meinem Boot. Alles ökologisch, selbst in Deutschland produziert. Wenn Sie auch mal gehört haben, damit verstehen Sie auch später. Und von mir noch ein bisschen einzelne Grundrechte. Die Hose ist so gut. Bio ist günstig. Bio ist günstig. Das ist vegan. Sie haben schon gehört, alles Recht. Freiheit. Alles Recht. Das gilt. Auch die subjektiven Vorschriften, die einzelne Rechte gewähren. Auch die Drittschützenden sind erstmal objektiv. Auch die Grundrechte selber sind, ich habe eine 28, weil ich kriege das ja nicht sonst einkaufen. Trotzdem objektiven Rechten vom Staat. Das ist so 28. Kumpel sind mit 25 Rechten. Aber sie wären 32, theoretisch auch einmal 32 recht, dass ich war 33, 32 Geld würden. Deswegen kann man, wenn man es noch genauer macht, die auch Maßgeschneidert alles subjektiv Rechtenfunktion der Grundrechte in einen eigenen Anspruch zu gewähren und einer objektiven Funktion. Ich kann mit den Beinen, das Bundesverfassungsgericht hat abgeleitet, dass die Grundrechte insgesamt auch eine objektive Wertordnung verstoßen. Sie schützen zum Beispiel die objektiven Funktionen vor Verhalten drüber, weil das objektiv der Staat die Grundrechte einhalten hätte, wenn nicht sie einklagen. Oder der Staat ist sogar verpflichtet, dann die Grundrechte als objektives Recht zu achten, wenn Sie als Bürger sagen, ist mir eigentlich egal. Ist mir eigentlich egal. Wir hatten diesen Fall an Ihnen schon gesagt, gerade im Bereich der Scharstellung gibt es immer wieder mal Menschenwürde zu spielen. Triebschuhentscheid des Verfassungsgerichts habe ich schon mal erwähnt, im Gewerberecht gibt es auch die Entscheidung zum sogenannten Zwergenreich. Da werden Menschen, die kleinwüchsig sind und aufgrund einer Behinderung, ja, guck ab, das kriegt er mittlerweile hier, das ist schon wieder out. Anders aussehen, ausgestellt. Und dann wird mit denen durch die Gegenschleuder werden die Objekte, die Wurfobjekte. Ich hasse gefecktes Zeug, du musst gleich. Die Menschen machen das nicht. Aber könnte ich nicht hochwenden. Geld, die machen Arbeitsverfahren, lassen sich gegen Geld einschützen. Aber trotzdem ist der Staat eingeschritten, weil er sagen kann: Nein, Grundrechte schützen objektiv. Und auch wenn ihr einzelne Grundrechte oder diese konkreten Grundrechte nicht selbst geltend machen möchte, das ist nicht dieses Grundrecht. Einfach, anderer Staat ist objektiv. Das ist furchtbar. Jack and Jones ist doch ein Ding. Von was ist denn das sonst? Das ist ein. Neben diesen objektiven Rechtsfunktionen ist die Kunst natürlich, vor allem die subjektiven Rechtsfunktionen. In dem oberen Kasten sehen wir Abwehrrecht, Leistungsrecht, Mitwirkungsrecht. Und dazu kommen jetzt noch die neuen Grundrechtsfunktionen, zum Beispiel Verfahrensrechte. Sie stellen das sicher, dass wenn Sie mit dem Staat zu tun haben, dann aber der Staat auch ein angemessenes Vertrauen zu ihnen haben, dass Ihre Rechte zur Geltung bringen. Das ist unser schönster Recht. Wenn es kein Verfahren gibt, in dem Sie Ihre Rechte durchsetzen können. Deswegen impliziert Grundrechtsschutz und effektiver Grundrechtsschutz auch, dass zu jedem Grundrecht, das geschützt werden soll, auch ein entsprechendes Verfahren gehört. Das kann sicherstellen, wenn Sie vor der Behörde oder im Gericht verfahren, dass Ihre Rechte zur Geltung kommen. Ihre Rechte zu haben. Das ist super. Ich gehe zu viel. Ich muss so weit fahren.